Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Nach 9/11 rief George W. Bush den War on Terror aus. Und wenn man sich das Ergebnis objektiv anschaut, dann hat das bisher eigentlich überhaupt nichts gebracht, dieser War on Terror. Der Terror ist bisher nicht wirklich reduziert, sondern es hat eher das Gegenteil bewirkt. Haben wir was gelernt daraus? Haben wir in Europa was daraus gelernt? Wenn man derzeit die Nachrichten verfolgt, kann man das wirklich nicht so behaupten. Hollande fliegt Angriffe auf Raqqa und will noch schärfere Sicherheitsgesetze und mehr Kameras an öffentlichen Plätzen. Der britische Regierungschef David Cameron, der hat angekündigt, in den nächsten 10 Jahren 178 Milliarden Pfund, das sind 250 Milliarden Euro, in die Aufrüstung zu investieren. Vor allem in Kampfflugzeuge, in Überwachungstechnik und in Cyberwar-Kapazitäten. Wie wird das diskutiert im Netz? Was schreiben Blogger und was schreiben Online-Medien, hat sich Martina Schulte angeguckt. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit Edgar Morin, einem französischen Soziologen und Philosophen, der meint in Le Monde, Frankreich könne keinen Krieg gegen den IS führen, ohne dass sich das Land in einen militarisierten Polizeistaat verwandelt. Außerdem erinnert er daran, dass auch wir auf unsere westliche Weise Gemetzel und Schrecken nutzen. Er schreibt hier, Drohnen und Bomber treffen hauptsächlich nicht Militärs, sondern die Zivilbevölkerung. Josh Harkinson, der macht im Blog von Mother Jones den Vergleich zu 9/11 auf. Er meint, angesichts der Attacken auf Paris hätten viele Franzosen verstanden, wie sich die Amerikaner nach dem 11. September 2001 gefühlt hätten. Die Attacke habe Frankreichs Konservative gestärkt und liberale und moderate Fraktionen an den Rand gedrängt. Und das ist bestätigt durch die Realität, als das französische Parlament letzte Woche beschlossen hat, den Ausnahmezustand um weitere 3 Monate zu verlängern, wurde das von der französischen Öffentlichkeit mit überwältigender Mehrheit unterstützt. Genau, und Harkinson schreibt jetzt eben, der Aufstieg des Polizeistaats würde nun wiederum viele Amerikaner überraschen. Vor allen Dingen die, die alt genug sind, um sich daran zu erinnern, dass Frankreich nach 9/11 der größte Kritiker des War on Terror von George W. Bush in Europa war. Und erinnert halt eben nochmal an den skurrilen Höhepunkt dieser Opposition Frankreichs gegen die USA. 2003 hat nämlich die Cafeteria des amerikanischen Repräsentantenhauses, also als man gerade in den Irak einmarschierte, seine French Fries in Freedom Fries umbenannt, um eben diesen Einmarsch in den Irak zu verteidigen. Bei dieser ganzen Angelegenheit, welche Rolle spielen die Medien? Tragen die eher dazu bei, den politischen Kurs gegen den IS zu verschärfen? Also das linke Block Nachdenkseiten meint ja. Die schreiben, nach dem Schock hätten die Medien die Stimmung angeheizt. Dabei hätten einige weitsichtige Kommentatoren darauf hingewiesen, dass freiheitliche Gesellschaften immer auch verwundbar seien gegenüber den Angriffen skrupelloser Fanatiker. Nicht mal ein totalitärer Polizeistaat könne eine 100%ige Sicherheit vor Terroranschlägen garantieren. Dazu passt auch die Meldung von Media, dass der meistverkaufte Text im Journalismus-Shop Blendl in den vergangenen 7 Tagen der Kommentar des FAZ-Herausgebers Bertolt Kohler war. Wir haben da auch darüber berichtet in diesem Text unter der Überschrift Im Weltkrieg. Da ja, ruft er mehr oder minder unverhohlen zu den Waffen. Anders sieht das Rechtsanwalt Stadler im Blog Internet Law. Er schreibt, in Europa würden nach den Anschlägen von Paris Forderungen nach mehr Massenüberwachung laut und nach einer Schaffung eines europäischen Geheimdienstes in einer Zeit, in der die öffentliche und politische Diskussion Angst und Hysterie getrieben sei, sei es umso notwendiger zu hinterfragen, ob die Geheimdienste in der Vergangenheit nennenswerte Beiträge zur Verhinderung von Terroranschlägen geleistet haben. Und er meint, wer sich mit dieser Frage ernsthaft befasst, der würde erkennen, dass das nicht der Fall ist. Auf der anderen Seite ist die ganz große Frage, wie den IS bekämpfen, wenn nicht mit Kampf und mit Gewalt? Ja, also das sagt sogar der linke Kolumnist Jakob Augstein bei Spiegel Online. Er sagt, ja, der Kampf gegen den IS muss geführt werden. Und er zitiert Peter Neumann, einen Terrorexperten in London, der den IS als eine Beute Ökonomie bezeichnet. Was heißt das? Er sagt, der IS würde genau wie Nazi-Deutschland immer neue Gebiete an sich reißen, um seinen Staat zu füttern. Und wenn man diese Expansion militärisch stoppen könne, würde der IS kollabieren. Und er schlägt eine aggressive Eindämmung des IS vor. Jakob Augstein meint nun, das sei was anderes als Bomben auf Raqqa zu schmeißen, die Hochburg des IS. Augstein schreibt hier, ich zitiere, dort leben bis zu 400.000 Menschen. Sie sind Geiseln. Jede Bombe auf Raqqa erzeugt neue Terroristen und bestärkt die Alten. Frankreich stehe stattdessen vor der ungeheuren Aufgabe, die Versäumnisse der fehlgeschlagenen Integration seiner Zuwanderer zu beheben. Das sei viel schwieriger, kostspieliger und langwieriger, als Bomber nach Raqqa zu schicken oder einen Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer zu beordern. Aber, sagt er, also Augstein, es gebe dazu keine Alternative, denn das französische Versagen im Umgang mit den muslimischen Einwanderern sei zu einem europäischen Sicherheitsproblem geworden. Augstein sagt, das ist schwierig und schwierig wird es vor allem, den IS zu bekämpfen, wenn nicht alle an einem Strang ziehen. Und das ist ja eben auch das Problem. Damit beschäftigt sich das Blog Zettelsraum. Die schreiben hier, ein offensichtliches Hauptproblem sei halt eben die wackelige Solidarität und die fehlende Einheit von Ost und West zum militärischen gemeinsamen Einsatz gegen den IS. Der Diktator Assad trenne Russland und die USA. Und wenn man das Öl aus Saudi-Arabien nicht bräuchte, dann wäre auch alles ein bisschen einfacher für uns. Es gibt viele kriegstreiberische Texte in diesen Tagen. Es gibt aber auch immer wieder Texte, die sagen, lass uns nicht einschüchtern, lass uns nicht unsere Bürgerrechte beschneiden, lass uns einfach versuchen, so weiterzumachen, auch wenn es schwierig ist, und einfach sozusagen mit Kopf nach oben. Alles andere wäre das falsche Signal. Genau, und dazu schreibt in der FAZ Lucia Schmidt, die Gesellschaft begegnet dem Terror zu Recht mit Trotz, also mit dem Hochhalten der Freiheit. Aber in das eigene kleine Leben sei trotzdem die Angst eingezogen. Die Sorge um das Wohl von Familie und Freunden habe plötzlich eine ungeahnte Präsenz eingenommen. Sie fragt, gehört sie bald genauso zum Alltag wie das Gefühl von Stress, Müdigkeit und Zufriedenheit? Nein, antworten einem die vermeintlichen Realisten. Die Angst darf den Alltag nicht bestimmen. Aber darf man sich nicht mal diese Fragen stellen, fragt sie jetzt. Darf man nicht sagen, mir macht das Angst? Wird das schon als Schwäche und Panikmache gewertet? Sie habe manchmal genau diesen Eindruck. Der Krieg gegen den Terror. Erstmalig ausgerufen von George W. Bush, jetzt nochmal bestätigt von François Hollande. Und wie das Ganze im Netz diskutiert wird, hat euch Martina Schulte erzählt. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?